نفسها بالإذن لنام الله سيف Ihr werdet das niemals zu Ende zählen. Wir können das nicht zu Ende zählen, weil die so viel sind. Und die beste Gnade, die man hat, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbetet. Und dass man auf dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und deswegen, liebe Brüder, so viele haben diese Gnade nicht. Oder sie haben nicht die Möglichkeit, solche Sachen kennenzulernen und überhaupt hier in der Moschee zu sein. Und deswegen auch viele von euch und unter euch, wenn man vor ein paar Jahren seinen Zustand betrachtet, dann sagt er, Subhanallah, wo ich war und wie ich bin. Und deswegen dankt Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er euch diesen Weg ermöglicht hat, dass ihr diesen Weg gehen dürft. Und deswegen, beste Gnade, dass du auf dem Weg Allahs bist. Und dass du Muslim bist. Und dass du keine Beigesellung zu Allah Ta'ala machst. Weil dadurch bist du inshallah Ta'ala mit Sicherheit von der Hölle gerettet. Nur, du musst auf diesem Weg festhalten. Und du musst diesen Kampf gegen Shaitan durchsetzen. Bis du ihn gewinnst. Dazu gehört, dass man die Gebete in richtigen Zeit verrichtet. Das ist eine Sache, die die Muslime heutzutage vernachlässigen. Wir sind in eine Zeit sogar gekommen, dass unter uns Muslime Leute erscheinen, die behaupten, das ist kein Problem, wenn du zu Hause das Gebet verrichtest. Oder manche sagen, das Gebet ist hier. Im Herzen. Brauchst du gar nicht. Hauptsache stimmt dein Herz und dann wirst du zu Allah Ta'ala schon kommen. Das ist das Wichtigste. Das ist von Shaitan. Das ist eine Tür, was der Shaitan aufgemacht hat, wo die Unwissenden fallen. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat in mehreren Stellen, in hunderte Stellen im Koran immer das gesagt, وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat als Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagte nicht betet und fastet, sondern er sagt verrichtet das Gebet. Das heißt mit der besten Weise, wie es sein soll. Verrichtet das Gebet und bewahrt das. Und er sagt, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Das Gebet ist für die Gläubigen mit festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Dass man das in richtigen Zeit macht. Nicht erst, wenn die Sonne aufgeht. Und dann steht man auf, weil er aufstehen muss. Weil er arbeiten muss. Weil er zum Studium gehen muss. Und deswegen steht er auf. Ansonsten interessiert ihn das nicht. Nur vor ein paar Tagen hat mich eine Schwester angerufen, die sagt mir, ist das richtig, dass ich das Gebet, morgens Gebet, erst um 7 Uhr und um 8 Uhr, wenn ich vor der Schule gehen möchte, erst in dieser Zeit verrichten kann und darf? Ich sage, woher hast du das? Sie sagt, der Vater von einer Freundin, er ist religiös und er sagt ihnen, ich habe meine Kinder auf der Religion erzogen und mein ganzes Leben, wenn sie Schule haben, ich lasse sie, bis sie um 8 Uhr, um 7 Uhr aufstehen und dann verrichten sie das Gebet und dann gehen sie zur Schule. Und so, dass der Islam ist ja leicht und wir müssen das nicht anstrengend für die Leute machen. Da habe ich ihr gesagt, dieser Mann hat sich geirrt. Und er hat keinen Beweis dafür, dass Muhammad s.a.w. das erlaubt hat. Am Gegenteil, da kam ein blinder Mann zu Muhammad s.a.w. Er sagt ihm, ja Rasulallah, ich bin blind. Und ich habe manchmal nicht jemanden, der mich bringt, zur Moschee bringt. Glaube mir, bitte, dass ich zu Hause bete, auch im Ordensgebet. Erlaube mir, dass ich zu Hause bete. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, hast du niemanden, der dich bringt? Er sagt, nein. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah seinen Zustand und er sagt ihm, bete zu Hause. Bete zu Hause. Da geht er hin in dem Moment. Und so ist das bei dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er macht bei vielen Fragen, die er bekommt, er macht seine eigene Ijtihad. Er bekommt die Frage, er sieht den Zustand und er gibt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kann manchmal etwas, ein Urteil geben, wo es nicht stimmt. Und wir haben in mehreren Ayaten und in Ahaditen im Koran, wo wir diesen Fall haben. Und da, Allah subhanahu wa ta'ala lässt das nicht so gehen. Da kommt Jibril alayhi salam. Er sagt ihm, nein, stimmt nicht. Das, was du ihm gesagt hast, stimmt nicht. Hol ihn wieder zurück und sag ihm, ob er den Ruf hört. Er sagt ihm, ja, Fulan, komm zurück. Er sagt ihm, hörst du den Ruf, den Adhan? Er sagt ihm, ja. Er sagt ihm, falabbi nida. Dann antworte, ja'ani biha Jibril. Jibril kam gerade, um mir das zu sagen. Ja'ani biha Jibril. In anderen Fällen hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch eine falsche Urteil gegeben, aber Allah ta'ala lässt niemals etwas so unter den Muslimen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und es ist falsch. Nein, niemals. Damit zeigt Allah subhanahu wa ta'ala, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Diener Gottes und ein Mensch. Manchmal denkt er in bestimmte Weise und er macht den Urteil danach, was er gesehen hat sallallahu alaihi wasallam, und Allah ta'ala macht das in dem Koran wieder richtig. Ein Beispiel. Wir haben in Surat An-Nisa, als ein Mann geklaut wurde, sein ganzes Geld ist geklaut und sein Schwert und seine also Ausstattung und alles Mögliche. Und ein paar Munafiqin, Heuchler, haben das gemacht. Und sie haben das auf einen Jude gemacht, dass der Jude sein Geld geklaut hat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamen die Muslime zu ihm. Muslime, sie sagen, ja Rasulallah, derjenige, der das gemacht hat, das ist der Jude. Das ist der Jude. Und wieder kamen eine andere Gruppe, um das zu bestätigen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fand in seinem Herz, er neigte sich zu ihnen. Er neigte sich zu ihnen. Bei seinem Urteil kam die Offenbarung von dem siebten Himmel, um einen Jude als unschuldig zu nennen. Die volle Gerechtigkeit von Allah, das hat nicht mit Religion zu tun, das hat mit Rechten der Menschen zu tun. Da sagt ihm Allah Ta'ala, ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Und sei nicht mit dem Frevler und sei kein Helfer für sie. Und bete Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und allverzeihend. Und dann sagt er ihm, ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الله تعالى sagt ihm, ihr in dieser Welt, in diesseitigem Leben, ihr habt sie verteidigt. Er meint der Muslim, der das eigentlich getan hat. Er hat ihn verteidigt. Aber was ist mit Allah? Wenn er am Tag der Auferstehung kommt, dann wird er keine Helfer finden. Und dann sagt er, ومن يكسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Er sagt, und wer ein Unschuldiger, wer einem Unschuldigen etwas zuweist, was er nicht getan hat, das heißt über diese Jude, wer diesem unschuldigen Mensch diese Sache gegeben hat, dass er derjenige, der geklaut hat, er wird am Tag der Auferstehung diese Last mittragen. Und dann sagt er zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie hätten dich fast geirrt. Und ohne den Huld Allahs und die Gnade Allahs wärest du in der Irre gewesen. Aber Allah Ta'ala hat sein Prophet sallallahu alaihi wasallam von dieser Irre bewahrt. Und deswegen bei dieser Geschichte von diesem Blinden, da sehen wir, wie wichtig das Gebet in der Moschee ist. Viele nehmen das nicht ernst, liebe Brüder und Schwestern. Ich rede mit dieser Sache mit den Brüdern. Aber bei den Schwestern ist das, sie sind nicht verpflichtet, in der Moschee ihre Pflichtgebete zu verrichten. Wenn sie wollen, können sie das tun. Aber die Brüder und die Männer sind verpflichtet, in der Moschee das Gebet zu verrichten. Du bist verpflichtet, deine Gebete in der Moschee zu verrichten von diesem Hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen Mann nicht erlaubt, zu Hause zu beten, obwohl er blind ist. Wie mag es sein mit uns? Wir sind mashallah kräftig und gesund. Und wir haben Autos, U-Bahn und S-Bahn. Damals hatten sie nichts. Und wir haben Heizung und überall. Damit hast du keine Entschuldigung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, wenn du die Gebote Allahs ehrst, er ehrt dich vor den Engeln. Und er lobt dich vor seinen Engeln. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, über diejenigen, die zum Morgensgebet laufen, in diesen dunklen Nacht, er sagt, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Gib eine frohe Botschaft denjenigen, die in der Nacht zu Moscheen laufen. Er meint damit, die Gelehrten sagen, er meint damit Morgensgebet. Bei Dunklen. Gib ihnen die frohe Botschaft. Was ist die? Das volle Licht am Tag der Auferstehung. Du bekommst ein Licht. Auf einmal sieht dich der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja Allah, der gehört mir. Komm her. Und jede Gemeinde und jede Nation wird für sich sein. Wirst du zu den Nichtbetenden gehören? Du wirst, wenn du nicht in diesseitigem Leben zu ihnen gehörst, am Tag der Auferstehung wirst du mit Haman und Karun und Pharaon sein. Das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Aber wenn du zu den Betenden gehörst, dann bekommst du ein besonderes Licht am Tag der Auferstehung. Er sagt, guckt mal, wie viel Lohn man hat und wir verpassen. Geld kennen wir und haben wir im Herzen. Aber Hasanat schätzen wir nicht. Wallahi, du brauchst eine einzige Hasana am Tag der Auferstehung, dass du gerettet wirst, du findest die nicht. Und du hast eine Zeit, dass du sammelst und sammelst. Wir haben gestern das Thema mit ein paar Brüdern. Ein Bruder hat gesagt, er hat ein Hadith gelesen. Und der Hadith ist sahih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. Derjenige, der Isha Gebet mit der Gruppe der Muslime verrichtet, das heißt in der Moschee, es wird für ihn so geschrieben, als hätte er die Hälfte der Nacht durchgebetet. Du hast aber geschlafen. Nein, bei Allah hast du nicht geschlafen. Bei Allah, die Hälfte der Nacht warst du stehend und gebetet. und betend. So, bekommst du das? Du kommst, ja Allah, woher habe ich diese Hasanat? Es steht hier, dass ich jeden Tag die Hälfte der Nacht bete. Das habe ich aber nicht getan. Dann wirst du die Antwort bekommen, das steht als Belohnung für dich, wenn du das Isha-Gebet mit der Gruppe der Muslime machst. Und der andere Teil vom Hadith sagt, und derjenige, der Fajr-Gebet mit der Gruppe der Muslime verrichtet, als hätte er die ganze Nacht durchgebetet, als hättest du nicht geschlafen. Für Allah. Warum verpassen wir diesen Lohn? Weil der Shaitan uns gewinnt. Weil der Shaitan gerne um diese Zeit kommt. Und er macht dir den Schlaf schwer, besonders wenn man nicht mit Wudu ins Bett geht. Besonders wenn man nicht mit Dua und mit Koran und mit Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam schläft. Da findet der Shaitan einen guten Ort für dich. Dass er dich unterdrückt und dass er eine Last über dich macht. Und deswegen, einer der wichtigsten Sunnen, die die Muslime vernachlässigen, dass man beim Aufstehen vom Schlaf, dass man seine Nase wäscht. Das ist eine Sunna. Geh, wenn du dich wäschst, sag ich mal, wasche deine Nase auch. Istinshaq oder Istinthar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith sahih, wenn man aufsteht, dann soll man seine Nase als Istinshaq und Istinthar machen, weil der Shaitan hier übernachtet, vor der Nase. Wir wissen nicht wie. Allahu a'lam, fragt mich nicht. Das ist eine verborgene Welt, wo wir nicht kennen, wie das ist. Aber der Shaitan, das ist ein Ort für ihn. Und er sagt uns, dass der Shaitan drei Knoten bei jedem zusammen macht. Wir wissen nicht wie, aber den Sinn kennen wir, dass er dich belastet bei dem Schlaf. Drei Knoten, als ob er dich sozusagen beim Schlaf fesselt. Und wenn du aufstehst mit Dua, Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah, der mich wieder ins Leben gebracht hat, nachdem ich tot war. Und zu ihm ist der Rückkehr. Du kannst das auch auf Deutsch sagen, wenn du nicht auf Arabisch kannst. Das erste löst dich, die erste Knoten. Nur dadurch. Wallahi, inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Shaitan ist das Schwächste, was es gibt. Und die Schwächeren sehen ihn, dass er der Stärkste ist. Aber ein Mu'min sieht der Shaitan wie eine kleine Fliege. Warum? Nur mit A'udhu Billah flüchtet er. Nur A'udhu Billah min ash-shaytan rajim. Dann flüchtet er. Das hat Allah Ta'ala im Koran gesagt. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Und wenn der Shaitan, wal-Iyadu billah, etwas dir eingibt, Schlechtes eingibt, dann ist'a'idh billah, sag a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dann kann er nichts leisten. Wenn du aufstehst, und wenn du dich wäschst, die zweite Knote löst dich. Und wenn du dir das Gebet Allahu Akbar sagst, dann löst sich der dritte. Wie fühlt man sich nach dem Gebet? Ganz frei. Vor dem Gebet ein bisschen mit dem Schlaf, besonders wenn man nicht viel geschlafen hat, aber danach frei. Ja? Deswegen sagt uns Allah Ta'ala, innahu laysa lahu sultan. Der Shaitan hat keine Macht über die Gottesfürchtigen, die Aufrichtigen. Er hat keine Macht über sie. Überhaupt nicht. Aber seine Macht hat er auf den, wal-iyadu billah, die ihm folgen und die in seinem Weg gehen. Er behandelt sie wie Sklaven. Er macht mit ihnen, was er will. Und deswegen, a'udhu billahi minash shaitan rajim, reicht, dass du den Shaitan einen Schlag auf dem Gesicht machst. Wie lau'an. Es steht in einem Hadith, dass die Shayatin auch sogenannte Sara bekommt. Wir kennen, was Sara ist. Sara ist eine Krankheit. Bei bestimmten Menschen siehst du, die fallen auf einmal, sie verlieren ihre sie werden bewusstlos und ihre Hände und Füße beginnen sich zu zittern. Überall. Es gibt solche Leute, sie wurden von Shayatin berührt und geschlagen. Gelbsucht. Sowas. Das ist Sara. Die wurden von Shayatin berührt und er beginnt so ein paar Bewegungen zu machen. Das ist, wenn das Shaitan, wenn das nicht mit Nervensystem zu tun hat, es gibt Krankheiten, die medizinisch zu behandeln sind. Aber es gibt andere Fälle von Shayatin, die Ursache sind Shayatin. Wisst ihr, dass das Gleiche bei dem Shayatin passiert? Sie bekommen auch dieses Sarah. Das steht, ein Shaitan kommt und sieht einen, der Masru' ist. Er zittert und er fehlt. Er sagt, was ist mit ihm los? Dann sagen seine Freunde, Sara'ahu in si. Ein Mensch hat ihn Sara' gemacht. Wir können sie auch so. Wir können sie zerstören. Du kannst ihn zerschlagen. Wie? Zikrullah. Erwähne Allah. Er ist bei dir, auf einmal eine Bombe. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Dann passiert bei ihm was. Eine Bombe. Leute, warte mal. Ich mach das zurück. Keine Bombe. Sonst wird immer... Siehst du, wir müssen bei jeder Kleinigkeit aufpassen. Und so, obwohl man nichts meint, aber die Rede wird immer gedreht. Immer. Allah soll uns bewahren, soll alle Muslime bewahren. Wie gesagt, also der Mensch macht mit dem Shaitan auch sowas, wie Shayatin mit den Schwächeren machen. Aber wer, das ist der gottesfürchtig ist. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, passt auf eure Gebetszeiten auf. Vernachlässigt nicht euer Gebet. Wallahi, derjenige, der sein Gebet bewahrt, am Tag der Auferstehung kommt das Gebet. Kommt das Gebet? Ja. Wie? Fragt mich nicht. Ja? Genauso wie der Tod. Der Tod kommt. Genauso wie der Koran. Koran wird kommen. Wie? Wir wissen nicht. In bestimmten Fällen wissen wir wie. Wie zum Beispiel Al-Quran, Surat Al-Baqarah und Ali Imran. Die kommen am Tag der Auferstehung wie zwei volle Wolken. Muhammad Sassam hat das beschrieben. Man fragt, was ist das? Das ist Baqarah und das ist Ali Imran. Volle Wolken. Die kommen, warum? Sie kommen extra für denjenigen, der sie auswendig hatte und danach gelebt hat. Sie kommen extra zu Allah, um die Fürsprache abzulegen. Ja Allah, wir kommen, um für diesen Gläubigen eine Fürsprache zu halten. Ja Allah, beschütze ihn von der Hölle. Hier das Gleiche, das Gebet kommt. Wie? Wissen wir nicht. Muhammad Sassam sagt im Hadith, das Gebet sagt, حفظك الله كما حفظتني. Jemand, der betend war, der seine Gebete nicht vernachlässigt hat. Sie kommt, sie sagt ihm, Allah bewahrt dich, wie du mich bewahrt hast. Du bekommst eine Ruhe. Allahu Akbar. Ich habe eine Unterstützung auf einmal. Allah bewahrt dich, wie du mich bewahrt hast. Und dann, der Nichtbetende, zu ihm kommt das Gebet auch. Aber als Träger einer schlechten Nachricht, die sagt ihm, ضيعك الله كما ضيعتني. Allah soll dich vernichten, wie du mich vernichtet hast. Gebet ist dein Gegner. Gebet ist dein Gegner. Und deswegen sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-salatu nur, was-sabru diya'. As-salah ist ein Licht. Und die Geduld ist eine Beleuchtung, was von Wärme kommt. Ja, das ist As-Sabr. Und As-Salat ist nur, nur für dich am Tag der Auferstehung. Und nur damit erkennt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann spricht er für uns für, nur mit diesem Gebet. Aber die Nichtbetenden, die gehören am Tag der Auferstehung zu den Ungläubigen. Sie sind nicht mit den Betenden. Sie werden gehindert, zu den Betenden zu kommen. Nein, ihr habt hier nichts zu suchen. Geht mal weg. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Wallahi, ich erkenne meine Nation sehr gut. Wenn ich sie sehe, ich erkenne sie ganz gleich. Wie? Er sagt, mit Athar al-Wudu. Muhajjaluna bil-Wudu. In den Armen und im Gesicht leuchten wir. Von diesem Wudu, was du am Tag für das Gebet machst. Und deswegen, das ist eine Ermutigung für uns, dass wir Gutes tun und dass wir auf unsere Gebete aufpassen und besonders in den Moscheen. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Ich wollte nicht so lange sprechen. Die Brüder können sich noch inshallah weiter erholen. Um 9 Uhr, bitte seid in dieser Sache diszipliniert. Um 9 Uhr werden wir frühstücken. Um 10 Uhr inshallah ta'ala ist die erste Unterrichtseinheit hier. Und deswegen, ihr könnt, das ist eine freie Zeit, ihr könnt wieder schlafen gehen, wie ihr wollt. Oder das ist sozusagen eine freie Zeit. Und inshallah um 9 Uhr ist unser Treffen wieder. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين